Hymnus auf die Bankiers. Der kann sich freuen, der die nicht kennt. Ihr fragt auch immer, wen? Sie borgen sich Geld für 5% und leihen es weiter zu 10. Sie haben noch nie mit der Wimper gezuckt, ihr Herz stand noch niemals still. Die Differenzen sind ihr Produkt. Das kann man verstehen, wie man will. Ihr Appetit ist bodenlos. Sie fressen Gott und die Welt. Sie sehen nicht, sie ernten bloß. Sie schwängen ihr eigenes Geld. Sie sind die Hexer in Person und zaubern aus hohler Hand. Sie machen Gold am Telefon und Petroleum aus Sand. Das Geld wird flüssig, das Geld wird knapp. Sie machen das ganz nach Bedarf und schneiden den anderen die Hälse ab. Papier ist manchmal scharf. Sie glauben den Regeln der Regel der Tri und glauben nicht recht an Gott. Sie haben nur eine Sympathie. Sie lieben das Geld liebt sie. Doch einmal macht jeder bankrott. Anmerkung: Die Konsumenten sind die linke Hand des gesellschaftlichen Organismus. Die Produzenten sind die rechte Hand. Die Bankiers sind die Heimlichkeiten zwischen den beiden.